Vor 8 Jahren war es Robert Downey Jr. Heute ist es Guido Kanz. Es wird wieder Blackfacing kritisiert. Okay, kurz und knapp etwas Kontext. In einer Schweizer Fernsehshow sitzt diese junge Dame. Sie sucht wohl ihren Vater. Daraufhin sagt ihr der Moderator, dass sie ihn gefunden haben und zeigt ihr dieses Foto. Die Frau ist augenscheinlich mega glücklich. Dann soll der gefundene Vater im Studio erscheinen, stattdessen betritt allerdings dieser Mann die Bühne. Offensichtlich nicht der Vater, der zuvor auf dem Foto gezeigt wurde. Dem Moderator ist die Situation sichtlich unangenehm, aber zum Glück stellt sich raus, dass es nur ein Scherz der Sendung, verstehen Sie, Spaß ist. Aber oha, der schwarze Fake-Vater ist Guido Kanz, der sich nur schwarz geschminkt hat. Und darüber regen sich Leute auf, weil sich ein weißer Mann schwarz anmalt und sich stereotypisch verhält. Das sei angeblich rassistisch. Egal, ob man diesen Sketch jetzt sonderlich witzig fand oder nicht. Aber wer sich da ernsthaft drüber echauffiert, kann die Frage, verstehen Sie Spaß, definitiv mit Nein beantworten. Vielleicht spielt der Witz mit rassistischen Stereotypen, aber es ist nun mal nur ein Witz. Und Humor muss definitiv nicht politisch korrekt sein oder sich an moralische Grenzen halten. Guido Kanz ist ein Entertainer, der sich hier halt in eine Rolle begeben hat. Das ist Teil seines Jobs. Die Komik entsteht nun mal hauptsächlich daraus, dass der Mann, der das Studio betritt, für jeden sichtbar nicht der Vater ist, der vorher auf dem Foto gezeigt wurde. Wer Herrn Kanz jetzt aufgrund seiner eigenen Hautfarbe verbieten möchte, einen schwarzen Mann in einem Comedy-Stück darzustellen, sollte sich den Rassismusvorwurf wohl am besten selbst machen. Klischeehafte Darstellungen sind eben Standards. Der Grund dafür ist wohl eher die Faulheit der Autoren solcher Sketche und nicht der Rassismus. Sich 2016 als Schwarzer zu verkleiden, hat nicht ansatzweise den gleichen politischen Wert wie das Blackfacing in den USA im 18. und 19. Jahrhundert. Ich rege mich doch auch nicht darüber auf, dass ich in den Medien zumeist dumm, aggressiv und zombiehaft dargestellt werde. Happe Kerkeling stellt stereotypisch die Queen dar. Ist er deshalb frauenfeindlich? Michael Herbig spielt häufig einen klischeehaften Schwulen. Ist er deshalb homophob? Meine imaginäre, 4-jährige Tochter will sich als Pocahontas verkleiden. Hast sie deswegen Indianer? Diese Liste könnte man echt lange fortsetzen. Ich wüsste gerne, ob diejenigen, die Guido Kanz Verkleidung als rassistisches Blackfacing bezeichnen, sich auch aufgeregt haben, als Kaya Jana einen Inder dargestellt hat. Oder Dave Chappelle einen Weißen. Und ich würde sagen, ja, vermutlich nicht. Vermutlich fandet ihr das in den Fällen auch nicht rassistisch. Zumindest habe ich da keinen Spiegelartikel und Videoberichterstattung drüber gesehen. Dabei wäre das nur Konsequenz. Davon abgesehen, klatsche ich für euch auch ganz langsam in die Hände. Weil ihr mir signalisiert, dass ihr nicht rassistisch seid und äußerst sensibel auf dieses Thema reagiert. Aber wenn man permanent und paranoid überall Rassismus sieht und sich ernsthaft mit der Hautfarbe von Darstellern in einer Fernsehsendung befasst, trägt man wohl kaum zur Bildung einer Gesellschaft bei, in der solche angeborenen Merkmale keine nennenswerte Rolle mehr spielen. Ich plädiere deswegen dafür, etwas mehr Ruhe zu bewahren. Denkt dran, Freunde, Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstvertrauens. Bleibt logisch.